Kundgabe 2361. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.6.1942. Beenden des Völkerringens. Ein gewaltiges Ringen der Völker findet seinen Abschluss nach göttlichem Ratschluss. Es ist dies keineswegs dem Wunsche der Völker entsprechend. Vielmehr werden diese mit Entsetzen den Ausgang ersehen, der gänzlich ihren Erwartungen widerspricht. Doch des Menschen Wille ist machtlos, wo Gottes Wille sich äußert. Und jeder Tag zuvor bedeutet für die Menschen noch ein Geschenk, so sie diese Tage nützen für ihr Seelenheil, indem sie sich der Welt ab und Gott zuwenden möchten, bevor Gott sich offensichtlich zu erkennen gibt. Unsagbar schweres Leid hat die Menschen schon betroffen und doch nur wenige der ewigen Gottheit näher geführt. Denn die Menschheit achtet nicht dessen, was Gott ihr entgegenbringt, sondern was die Welt ihr bietet. Sie nützet also die Gnade Gottes nicht, suchet aber unausgesetzt irdisches Gut zu vermehren. Und selbst, wo Hab und Gut der Menschen zerstört wird, ist ihr ganzes Streben nur darauf gerichtet, das Verlorene zurückzugewinnen. Und desto erbitterter wird das Ringen gegeneinander, das nimmermehr irdisch ausgefochten werden kann und daher von Gott beendet werden muss, soll es nicht zum völligen Zusammenbruch führen und zur völligen Gottlosigkeit. Denn es mangelt den Menschen am Glauben an einen gerechten und weisen Gott. Ansonsten sie an dem Weltgeschehen schon erkennen müssten, wie weit die Menschheit sich entfernt hat von Gott. Und warum ein solches Weltgeschehen von Gott aus zugelassen wurde. Denn sein Wille hindert den Willen der Menschen nicht, auszuführen, was sie heraufbeschworen haben, durch ihre Lieblosigkeit. Das kommende Ereignis aber wird große Zweifel aufkommen lassen über das Vorhandensein einer Gottheit, die selbst vernichtet, was sie durch ihre Macht erschaffen hat. Doch nur dort werden Zweifel auftauchen, wo der Mensch nicht in der Liebe tätig ist. Der liebende Mensch hingegen wird erleuchtet sein und wissen, dass nichts geschehen kann ohne Gottes Willen. Also er wird in dem Ereignis eine Sendung Gottes erkennen. Und er wird wissen, dass nichts ohne Zweck und Sinn über die Erde gesandt wird. Und dass alles irgendwie der Seele zum Heil gereichen kann. Auch er wird stark erschüttert werden durch die Größe des Geschehens. Aber er wird auch erkennen, dass die Menschheit aufgerüttelt werden muss, aus ihrem glaubenslosen Dahinleben, auf das sie sich besinnt und einen anderen Lebenswandel einschlägt, um Gott näher zu kommen. Und gesegnet, wer aus diesem kommenden Ereignis noch Nutzen zieht für seine Seele. Denn dieser verliert nichts. Sondern gewinnt nur, wenngleich sein irdischer Besitz zerstört wird. Er hat Gott dadurch gefunden und unendlich mehr gewonnen, als er dahingegeben hat. Amen.